Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ GK. Fire. Heimspiel. Freaking you bitches like Joe to see. All you bitches wanna fuck with me. Freaking you bitches like Joe to see. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit DJ GK! Come on. Set gehört. Gehört. Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ GK. Oh, I feel it. Dein DJ on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ GK. Sweating, feeling. I'm the Sputnik Heimspiel.